Salz in meine Wunden. Deine Liebe war zu groß, die ich anfangs auch genoss. Nun bin ich auf der Flucht, du warst meine große Suchtverflucht. Lass mit dir eine schöne Zeit, doch ich bin nicht mehr bereit. Lass mich gehen auf Wiedersehen, lass mit dir eine schöne Zeit. Mit dir, war eine schöne Zeit.